27. Der Abgrund zwischen Zion und dem Deutschtum in der Bekämpfung von Widersachern ist ein so gewaltiger, die Methoden im Kampfe haben so ganz und gar nichts miteinander gemein, dass an deren Gegenüberstellung klar werden muss, warum Zion immer wieder spielend triumphieren konnte. Während nämlich der Deutsche bei einem Gegner nichts anderes zu erforschen versucht, als was dieser sagt und schreibt, mithin einzig und allein darauf erpicht ist, einen solchen zu widerlegen, des Irrtums zu überführen, auf Widersprüche aufmerksam zu machen und also aus dem Felde logischer Konsequenz und rechtschaffener Widerspruchslosigkeit zu schlagen, sind Zions Nachforschungen nach Wesen und Wollen eines Widersachers ein wenig andere. Denn ist einmal ein Gegner als gefährlich erkannt worden, dann wird sich die psychagogische Weisheit wenig mit seinen Gedanken und Meinungen abplagen, und wo der Deutsche fragt, was ist er und was denkt er, lautet Zions Frage, wo wohnt er, mit wem verkehrt er, ist er verheiratet, liebt er Weiber, trinkt er, ist er Spieler und was hat er sonst für Schwächen und Leidenschaften? Aufgrund solcher Fragen aber und der zu ihrer Beantwortung in fieberhafter Geschäftigkeit vorgenommenen Maßnahmen weiß Zion seinen Widersacher flugs zu umzingeln und nach höchstens 14 Tagen vorbereitender Tätigkeit ist der Patient eingekreist und überwacht und reif für die psychagogische Beeinflussung und Behandlung. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass trotz all dieser Aufklärungsversuche der Deutsche, wie bereits im Abschnitt Wirtschaftsleben betont wurde, mit diesen Einsichten nichts Rechtes anzufangen wissen wird, wie er auch ein Löwe, an dessen Pranke man die einen Krebse soeben amputierte Schere aufzupropfen versuchen wollte, weder mit dieser Extremität verwachsen, noch gar dieselbe mit seiner so ganz anderen Umwelt und bei so ganz anderen Lebens- und Kampferfordernissen zu gebrauchen oder irgend zu verwenden vermöchte. Zur Ergründung aber so ganz anderer Lebensgewohnheiten und Geistesprozesse wird hier nicht so sehr ein sich hineinversetzen wollen und gleiches Versuchen führen, als vielmehr die unbeirrbare Methode des Naturwissenschaftlers, dem es ja sogar gelingt, dank seinem festfassenden Geiste Wandlungen eines Lebewesens, wie sie Raupe, Puppe und Schmetterling, ja der eigenen Art doch viel unverständlichere Generationswechsel darstellen, durch unentwegte Beobachtung zu erforschen. Ins Auge fassen und nicht aus dem Auge lassen wären hier jene Fähigkeiten und Begabungen des fassenden Geistes, mit denen es ihm zu guter Letzt doch gelingen müsste, selbst die gestaltlose Allgestaltigkeit des beweglichen Geistes zu erfassen. Das sicherste Mittel, hinter und unter der Schein- und Schwindelgestalt des Juden sein wahres Wesen zu ergründen, ist und bleibt die scharfe und nüchterne Trennung von Wort und Tat. Denn da ja die Scheingestaltung namentlich mit Hilfe der ihr gemäßen gesprochenen oder gedruckten Worte gefördert wird, indes die geheimen und gut verschleierten Taten begreiflicherweise das eigentliche Wesen zutage treten oder genauer in finsteres Dunkel verhüllt bleiben lassen, so ist die Entlarvung den nur den zur Schau gestellten Gesinnungen zugewandten Deutschen bis zum heutigen Tage noch immer nicht gelungen. Wie leicht aber wäre es für denjenigen, der nicht auf Worte hört, sondern Taten erschaut, das sozialistische Regime, das bei uns in Österreich zur Herrschaft gelangte, als verschleierten, aber unverkennbaren Zionismus festzustellen. Und wenn das Deutschtum jemals noch sich erholen sollte, dann wird eine spätere Generation wie vor einem unbegreiflichen Rätsel staunen, dass die deutsche Arbeiterschaft sich die Maßnahmen jener sozialistischen Regierung als soziale aufschwatzen ließ, indes das einzige Ziel, Organisation des Beweglichen, Mechanisierung des fassenden Geistes, aus allen Geschehnissen und Verfügungen jener Gewaltherrschaft auf das Einleuchtendste zutage trat. Wenn es dem Verfasser bis zum heutigen Tage nicht unmöglich gemacht worden wäre, mit der Arbeiterschaft in unmittelbare Führung zu treten, so wäre es ihm sicherlich längst gelungen, dieselbe mit unumstößlicher Beweiskraft von den rein zionistischen Zielen ihrer Führer zu überzeugen. Denn die Tatsache allein, dass diese Regierung, die gegen den Kapitalismus zu wüten mit Worten vorgab, gegen das Schiebertum, den Lebensmittelwucher, die furchtbarste jüdische Ausbeutung auch nicht einen Finger rührte, darüber frohlockend, dass alles Gold und Geld dieses Staates mit unheimlicher Schnelligkeit und Sicherheit in die Taschen der Kinder Israels verschwand, die Tatsache, vor der das uferlose antikapitalistische Geschwätz zur schwindelhaftesten Wortnebensache wird, bewiese selbst dem simpelsten Manne des Volkes, wer seine Führer in Wahrheit sind und worauf sie hinaus wollen. So ist es denn, verallgemeinernd ausgesprochen, der Hauptschwindeltrick der verkappten Weisen von Zion seit je gewesen, ihre unzweideutig zionistischen Taten dem unglückselig betrogenen Volke so darzustellen, als ob sie seinen sozialistischen Zielen dienten. Und wenn Herr Dr. Friedrich Adler, Hochgrad-Freimaurer des 33. Grades einer Schweizer Loge, im Auftrage Zions durch die Ermordung des Grafen Stürck dafür zu sorgen hatte, dass der für die Vernichtung der Mittelstaaten erforderliche Parlamentarismus wieder auflebe, welcher Parlamentarismus in den Ententeländern bei der nationalen Orientierung ihrer Sozialistik ohnehin ganz im Sinne Zions tätig war, so müssen wir heute staunen, dass es Zion gelang, diesen Meuchelmord den österreichischen Deutschen als eine sozialistische Tat aufzuschwatzen, für welche der Meuchelmörder noch obendrein als Held und als Märtyrer gepriesen werden konnte. Die Macht Zions im Aufschwatzen von Überzeugungen, Deutungen, Wertungen, ja geradezu Weltanschauungen ist eine so ungeheuerliche und allumspannende, dass sich keiner, auch nicht der geistig unabhängigste und selbstständigste, dieser furchtbaren geistigen Vergewaltigung zu entziehen vermag. Wenn wir aber die Weisen von Zion, Seite 127, lesen: Staatsrechtliche Verbrecher. Um dem staatsrechtlichen Verbrecher den Schein des Helden zu nehmen, der sich für andere aufopfert, werden wir ihn auf dieselbe Bank mit gewöhnlichen Dieben und Mördern und allerhand gemeinen und schmutzigen Verbrechern setzen. Dann wird die öffentliche Meinung beide Arten von Verbrechen in einen Topf werfen und den staatsrechtlichen Verbrecher mit derselben Verachtung strafen, die sie dem gemeinen Verbrecher schon jetzt entgegenbringt. Die Verherrlichung staatsrechtlicher Verbrechen. Wir haben uns erfolgreich darum bemüht, die Nichtjuden von einem solchen Vorgehen gegen staatsrechtliche Verbrecher abzuhalten. Darum haben wir sowohl in Zeitungsaufsätzen und öffentlichen Reden wie auch unmittelbar in klug zusammengestellten Lehrbüchern der Geschichte das angebliche Heldentum der Umstürzler verherrlicht, die sich für das, wie wir sagen, allgemeine Wohl aufopferten. Auf diese Weise gelang es uns, dem Freisinne zahlreiche Anhänger zuzuführen und Tausende von Nichtjuden in die Reihen der uns auf Tod und Leben ergebenen Hammelherde einzustellen.